gelaunt in den neuen Tag. Mantel an, zur Türe raus und ab. Kriegst du schon im Ausflur ein Ding vom Kopf. Die alte Außenvorderhaus brüllt laut zum Fenster raus und lacht dich voll. Dir spielt der Karren, ist das ein Frühprogramm. Wir wünschen Ihnen einen guten Morgen und einen schönen Tag. Seien Sie nett zu Ihren lieben Nachbarn, blenden Sie rechtzeitig ab. Du schiebst die Straße lang, schlendriger Morgengang, und pfeifst gemütlich vor dich hin. Die Leute sehen dich blöd an, als hättest du sonst was getan. Du hast doch nur dein Frühprogramm im Sinn. Wir wünschen Ihnen einen guten Morgen und einen schönen Tag. Seien Sie nett zu Ihren lieben Nachbarn, blenden Sie rechtzeitig ab. Die grauen Tauben ziehen vorbei, Taubengrau ist einerlei. Du blickst ihnen treu doof ins Gesicht, doch das mögen sie nicht. Blickst ihnen treu ins Gesicht, doch das mögen sie nicht. Glotzt die Frau dort an der Tür. Die bohrt ihren starren Blick, kommt zurück in dein Genick. Nur auf einen Fleck, wenn du dich umdrehst, zieht sie weg. Alle singen sich das Lied vom Morgen und schließen die Gesichter zu. Haben ihre Kragen hochgeschlagen und lassen sich in Ruhe. Werd nicht schwach, du bist doch ganz gesund. Morgenstund hat Gold im Mund. Irgendwann steht jedem mal der Karren.